Bambus wiegt Silber in tropischer Nacht. Eine Tür fällt ins Schloss, irgendwo wird gelacht. Blaublind hat Farbe von totem Holz. Wische weht an der Leine, ein Gecko stumm und stolz. Für das Chaos zwischen Gleisen, wo längst kein Zug mehr fährt. Im alten Ballsaal da draußen spielt ne Band, heiß und schwer. Sie fragt um einen Tanz, er stand einfach da. Ein Fremder mit einem Gesicht wie eine Maske ist so starr. Niemand weiß warum, keine Bibel, kein Gebet, doch sie ging mit dem Mann im langen schwarzen Kleid. Heißer Wind von den Bergen in die Ebene fällt, aus dem Busch klingen Trommeln, Voodoo-Welt. Feuer, Funken, Stieben und Schatten überall, viel ist zu hören, nur nicht ihre Stimme schallt. Was immer auch kommt, es ist das viel zu spät, doch sie gab mir, als sie herz den Mann im langen schwarzen Kleid. Leben ist es auf der Tod aller Mord, ein Prophet und ein Feindes des Lebens so wahr. Nur gesungen, verlieren, du nie vergessen hast, doch wer hört schon Steine schreien in der einsamen Wellen preschen gellend am Mitternachtsstrand. Draußen vor der Bucht zurück blieb kein Pfand. Nur der Mond, der purpurblau am schwarzen Himmel hängt, und das Brüllen der Zikaden, wo der Buschwall beginnt. Es hieß Gesicht und Stiefel seien bedeckt. Bei diesem Mann im langen schwarzen Kleid. Wo Leben ist, ist auch der Tod allemal. Der Prophet und ein Feindes ist Leben so wahr. Du kannst Dinge verlieren, die du nie vergessen hast. Doch dann war schon deine Schreien in der einsamen Nacht. Thank you.